Du hast die Freiheit, jetzt zu sagen, was du denkst. Niemand sollte es dir nehmen, nicht mal du selbst. Selbst die Faulheit gib bald auf, wenn du sie lässt. Und gib dich frei, frei, frei, frei, frei. Triumphieren war das Gefühl, als du begriffen hast, was du eigentlich schon immer wusstest. Die Freiheit ist das, was dich ausmacht und nicht der Traum vom Anderssein. Du kramtest in all den Gefühlen, du konntest nichts wirklich spüren. Es war schon immer da, doch jetzt hat's Ausgang. Freiheit, jetzt spür sie und lass sie zu dir rein. Und mach, dass es dann wächst und alle anderen erreicht. Geschichte ganz erzählt. Du solltest es ernst nehmen und lächeln, sonst glaubt es dir nachher noch niemand. Du bist jetzt frei, frei, frei, frei, frei. Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit,